Das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas wurde am 2. Mai in Bischkek, Kirgisistan, gebildet. Das Vorbereitungskomitee beschloss, zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas bunte politisch-kulturelle Veranstaltungen wie Festmeeting zu organisieren.